Beeson Tales Radio. Radio Radio. Number 65. Liebe Kinder, hört einmal alle her. Alle her. Alle her. Alle her. Alle her zu sagen. Morgen gibt es für euch im Disneyland eine große Überraschung. Oh, eine Überraschung? Was denn wohl? Und ihr seid alle eingeladen. Wir erwarten euch um 16 Uhr am Bahnhof Disneyland. Disneyland? Was ist denn das? Das weißt du nicht, Sabine. Na, hör mal. Das kann Bienchen doch gar nicht wissen, Klaus. Sie ist doch noch zu klein. Den Walt Disney in Filme über Bambi, Aschenputtel und Susi und Strolch gemacht. Ach ja, Bambi. Und er hat ein ganz großes Land für Kinder gebaut. Ich bin mit meinen Eltern schon da gewesen. Das ist vielleicht schön, kann ich dir sagen, was es da alles gibt. Das eine Land heißt das Grenzland, in dem wohnen richtige Indianer. Und im Abenteuerland gibt es einen richtigen Urwald mit Elefanten und Giraffen. Und dann gibt es noch das Zukunftsland. Da kann man mit einer Rakete zum Mond fliegen. Das Fantasieland darfst du nicht vergessen, Klaus. Da gibt es ein richtiges Märchenschloss, in dem Dornröschen wohnt. Das ist das Schönste im ganzen Disneyland. Ach, hoffentlich dürfen wir morgen mit. Ja, warum denn nicht? Oh, fein. Wir fahren mit der Eisenbahn ins Disneyland. Komm mit mir ins Wegschmeiß-Wunderland. Nimm dir einen Wegschmeißteller in die Hand. Ja, in die Hand. Und einen Einwegdosenöffner auch. Dann gehen wir zu der Wegwerfkühlbox hin und nehmen eine Dose Eintagsschönheit raus. So oh Baby, komm mit mir ins Wegschmeiß-Wunderland. Oh je, ba-ba-ba-bam. Komm mit mir ins Wegschmeiß-Wunderland. Die Leute dort sind alle so wahnsinnig einig. Sagt der eine Ex, sagt der andere Hopp. Und sie tanzen den Ex und Hopp. Und sie singen, komm Ex, mach mit mir Hopp. Oh Baby, komm, komm, komm mit mir ins Wegschmeiß-Wunderland. Oh yeah, ba ba ba ba.

Als die Kraft verebbte, die Angst mich umflutet, als ich Hilfe suchte, sie bei mir nicht mehr fand, als die Nacht mich erstickt, der Tag mich erschreckt, als ich Hilfe brauchte, sie in mir nicht mehr fand. Blieb ich allein auf lichtloser Insel, auf der Insel meiner Angst. Die Angst mich verlassen, die Kräfte mich suchten, als ich wieder hoffte auf den Tag, auf das Jahr, war ich nicht Meer allein. Die Insel ward Festland und sie kamen alle, ob Frau oder Mann. Und sie boten alle ihre Hilfe, ihre Hilfe mir an. Thanks.

If I had a penny, I'd throw it in the sea to see if it would float away or grow a penny tree. I play the fool of rhythm to speak of what is sane. I never think of singing to those who feel the same. See how high the rain falls, see the color in my hair. Hunt for golden porridge bowls, hear the paper tear. Just like anything, to sing, to sing, to sing is a state of mind. Death gives no reason, so why should I? Death has no season, so I know I'll never die. Just like anything, to sing, to sing, to sing is a state of mind. Jetzt genau Acht auf das, was ich dir sage. Denn du wirst ganz und gar auf dich gestellt sein. Und ich werde dir nicht mehr helfen können. Ich nicht und niemand sonst. Diese Mauer besteht aus toter Zeit. Wenn die Menschen die empfangen, dann werden sie krank davon. Todkrank sogar. Und was ist das für eine Krankheit? Man hat eines Tages keine Lust mehr, irgendetwas zu tun. Nichts interessiert einen. Die Unlust wird schlimmer von Tag zu Tag, von Woche zu Woche. Man wird ganz gleichgültig und grau. Man kann sich nicht mehr freuen und nichts und niemand mehr. Wenn es einmal so weit gekommen ist, dann ist die Krankheit unheilbar. Aber erst wenn sie die anzünden und rauchen, ist die Zeit dann wirklich ganz und gar gehandhabt. Gibt es Tote, die noch leben und Lebende, die schon tot sind. Schon lange tot. So viel Tote zu Mach, mach, mach. So viel Tote zu Mach, mach, mach, mach, mach, mach. Ach, so viel Tote zu Hause. Ach, so viel Tote zu Hause. Mach, mach, mach, mach, mach. Ach, so viel Tote zu Hause. Ach, so viel Tote zu Hause. Ach, so viel Tote zu Hause. Mach dir darüber keine Gedanken. Zu viel Gedanken kreisen durch meinen Kopf. Ein Resultat nicht in Sicht. Charakterstärke und mein Mut zählt nicht mehr. Gefühle lohnen sich nicht. Zu lange her, Gefühle zählen nicht mehr, denn ich war jetzt viel zu lange schon alleine. Ja, es ist zu lange her, die Zisterne ist leer und kein Tropfen fällt mehr, wenn ich weine. Zukunft für mich. gibt es nur noch dich und mich. Ja, es ist zu lange her, Gefühle zählen nicht mehr, denn ich war jetzt viel zu lange schon alleine. Ja, es ist zu lange her, die Zisterne ist leer und kein Tropfen fällt mehr, wenn ich weine. Erkennen, die Fehlschläge nicht zu ernst nehmen und immer das Gute benennen. Nicht die, die die Zukunft auswendig kennen, Begeisterung als Naivität anschauen und dir ihre altbekannten Ängste als Ratschläge verpackt um die Ohren hauen. Ich schulde dem Leben das Leuchten in meinen Augen. Wann strahlst du? Ich schulde dem Leben das Leuchten in meinen Augen. Wann strahlst du? Ich liebe die, die den Einfall ausprobieren, der Erfahrung ein Schnippchen schlagen, zwischen Misserfolgen heil hindurchschlängeln und deren Augen leuchten, wenn sie fragen. Nicht die, die denken, es lohnt sich doch nicht, die alles schon immer gewusst haben, die sagen, wozu, es macht doch keinen Unterschied, Neugier mit Erfahrungen begraben. Ich schulde dem Leben das Leuchten in meinen Augen. Wann strahlst du? Ich schulde dem Leben das Leuchten in meinen Augen. Wann strahlst du? Die, die staunen können über die Blume auf dem Schrott, die lieber im Jetzt als im Morgen leben und die einfach austreten aus dem Trott. Nicht die, die im Vielleicht und im Irgendwann alle Energie vergraben, sich mit grauem Trübsinn ganz einbalsamiert haben. Ich schulde dem Leben das Leuchten in meinen Augen. Wann strahlst du? Ich schulde dem Leben das Leuchten in meinen Augen. Wann strahlst du? Combat soldier was 26. In Vietnam, Too alone, they are three together, they are for each other. Stand by the stairway, you'll see something certain to tell you. Confusion has its cost. Love isn't lying, it's loose in a lady who lingers, saying she is lost and choking on hello. Oh, they are one person, they are two alone, they are three together, they are for each other. Alleine lassen und alle Leute, die dazukommen und hassenswert in der Tram rumfahren. Früher gab's ja nur die Straßenbahn und im Neon-Magazin herumblättern und ich einfach nur alle Seiten daraus hinausreißen möchte und baue ein Flugzeug aus diesem Papier, das Lügen besagt und neue Trends bekennt. Und ich sag euch eins, wenn ich euch sehe, ihr wisst überhaupt nicht, was ich vermisse. Zündet euch keine Zigaretten ran, denn Rauchen ist out. Geht mal zu Starbucks und esst noch einen Nestle Kindertöter-Burger. Viel zu teuer für 4,25 Euro. So ein kleines Vollkornbrot, was man selber viel besser backen kann. Und auch wenn da frischer Quark drauf ist und Zimt auf dem Kaffee, kann ich euch nur sagen, dass das nicht ist, was das Leben wird. Los, kleine Bitch aus Bielefeld, stell dich mit zu den Hoes auf der Oranienburger Straße und ess noch einen Tacker beim Mirchi, wo die Palmen quietschen. Und dann nochmal ab eine Runde Tourismusbranche. Der richtige Tourismus geht da ab, wo sich keiner hintraut. Komm doch mal mit mir nach Jemen oder sowas, dann zeige ich dir, was abgeht. Eure 1000 Fotoshootings macht ihr nur, weil ihr euch nicht mehr im Spiegel angucken könnt. Und ihr wollt euch blenden lassen vom Blitzlichtgewitter und auf noch eine Party gehen und auf noch ein Klo euch Hepatitis C einfangen. Und am nächsten Morgen wisst ihr überhaupt nicht mehr, mit wem ihr im Bett gewesen seid. Und habt 1000 Kinder gezeugt in eurem Kokainrausch. Schlechte Drogen genommen, denn die guten, an die kommt ihr überhaupt nicht ran. Mein wahres Opium backt meine Mutter in ihr Brot. Ich bin Prepaid-Kunde, denn ich schließe überhaupt keinen Vertrag mehr ab mit irgendeinem Handy-Center-Scheiß. Und was ich euch auch nochmal sagen wollte, ist, dass mein Jugendzentrum, in das ich jeden Tag gegangen bin, nun pleite gegangen ist. Und ich und Iltil hier abchecken, wie man die ganze Sache retten kann. Und ich und unsere ganze Bagage. 1000 Knöpfe in meinem Hirn drück ich an. 7000 Kanäle sind auf On-On-Air live. Alles, was vom Laster gefallen ist, steckt in meinem Rucksack. Ich bin an 1000 Hochhäusern hochgeklettert und Stuntman-mäßig Kolziver, Super-Saltos, 1000-mal gedreht, Spiralen, Achsen und den doppelten Super-Lutz hab ich gemacht. Bin auf diesen Laster gesprungen, hab alles gezockt, hab's nicht vertickt, hab's verschenkt. Aber ihr kriegt nix ab, ihr kriegt überhaupt nichts ab, ihr kriegt überhaupt nichts ab, ihr kriegt überhaupt nichts ab, ihr kriegt überhaupt nichts ab, ihr kriegt überhaupt nichts ab, denn ihr habt ja schon viel zu viel genug Kredite, Schulde, jeder Euro Schulden, den ihr habt, ist ein Dollar Blutgeld, ein Barell des Schreckens. Everybody's gotta live, and everybody's gonna die. Everybody's gotta live. I think you know the reason why. Sometimes I go and get so good, then again it gets pretty rough. But when I have you in my arms, baby, you know I just can't get enough. Oh, yeah. Everybody's gotta live. Yes, they do. And everybody's gonna die. Everybody try to have a good time. I think you know the reason why. I saw a blind man standing on a corner yesterday, baby. He couldn't hardly tie his shoes, but he had a harmonica and a guitar strapped around his neck, and he sure could play the blues. Oh yeah. Everybody's gotta live, and everybody's gonna die. Everybody try to have a good time. I think you know the reason why. I feel like I've seen just about a million sunsets. She said, if you're with me, I'll never go away. That's when I stopped and I took another look at my baby. She said, if you're with me, I'll never go away. Because everybody's gotta live, and everybody's gonna die. Everybody's gotta live before you know the reason why. I had a dream the other night, baby. I dreamt that I was all alone, but when I woke up I took a look around myself, and I was surrounded by 50 million strong. Oh, yeah. Everybody's gotta live, and everybody's gonna die. Everybody's gotta live before you know the reason why. Yeah. Everybody's gotta live, and everybody's gonna die. Everybody's gotta live. You gotta live before you know the reason why.

мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Где ребята толковые, я там, где плакаты вперед, где песни рабочие, новые, страна трудовая поет. Забудьте ситуацию, сердце волнуется, почтовый покурится груз. Мой адрес не дом, не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Fass mich an! Wir sind da! Vorsicht, fall nicht! Na, nun kann die Überraschung ja kommen! Liebe Kinder, ich bin der Onkel Pat. Und heiße euch herzlich willkommen in Disneyland. Ich freue mich, dass ihr alle gekommen seid. Habt ihr eine gute Fahrt gehabt? Ja! Und seid ihr auch gern gekommen? Ja! Es gibt doch eine besondere Überraschung für uns, Onkel Pat. Ja, das stimmt. Aber die wird noch nicht verraten. Seht ihr dort die Pferdekutschen stehen? Ja. In die steigen wir jetzt alle ein und kutschieren damit ins Land der Fantasie. Fahren wir zum Märchenschloss, Onkel Pat? Wir fahren in das Haus der Mickey Maus. Oh, die Mickey Maus! Wie schön! Der Mickey Maus zusammengekommen sind, so hat das seinen ganz besonderen Grund. Ihr seht, eine Festtafel ist geschmückt, eine Riesentorte und herrliche Leckereien warten auf euch. Und warum? Wir feiern heute Geburtstagsschmaus bei Mickey Maus. Jawohl, Mickey Maus, wir feiern heute deinen Geburtstag. Und weil wir dich alle sehr gern haben, auch wenn du manchmal deinen Schabernack mit uns treibst, wollen wir dich an deinem Geburtstag besonders ehren. Unsere Mickey Maus, sie lebe hoch! Yeah.